Hören Teil 4. Die Moderatorin der Sendung Aktuell diskutiert mit Elisabeth Danziger und Kurt Wausch zum Thema Die Einführung der englischen Sprache in der Grundschule. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Aktuell. In unserer heutigen Sendung geht es um die Frage, ob die Einführung der englischen Sprache ab der ersten Klasse der Grundschule sinnvoll ist oder nicht. Dazu haben wir zu Gast Elisabeth Danziger, Grundschullehrerin mit Schwerpunkt Englisch und Mathematik, und Kurt Wausch, besorgter Vater, der sich gegen diese Entscheidung wehrt. Herr Wausch, warum? Was finden Sie daran falsch? Es ist einfach schwierig, den Kindern in der Grundschule eine komplett neue Fremdsprache beizubringen, wenn das Kind noch nicht in der Lage ist, seine eigene Sprache zu begreifen. Ich finde, das Kind ist noch in einer zu frühen Lernphase, um ein neues Sprachensystem zu lernen. Sind die Bedenken von Herrn Wausch gerechtfertigt, Frau Danziger? Ich finde die Bedenken gerechtfertigt. Aber ich kann sie trösten. Das Kind lernt nie und nimmer Englisch in der ersten Klasse. Es werden nur Vokale und Konsonanten in spielerischer Form beigebracht, um dem Kind ein erhöhtes Sprachvermögen zu ermöglichen. Vom Erlernen kann da noch nicht die Rede sein. Aber schon allein die Wörter, die man da lernen muss, sind ja nicht ganz einfach. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Kinder sich in dem Alter ja schon sehr schwer tun, Vokale und Umlaute zu lernen. Wenn Sie dann noch weitere 13 Vokale zum Alphabet lernen müssen, da muss man ja staunen, was ein Kind alles können muss. Wenn Sie das so sagen, scheinen Sie schon recht zu haben. Denn schon allein das I wird ja im Englischen in vielen verschiedenen Versionen ausgesprochen. Dient denn der frühe Fremdsprachenerwerb nicht dazu, dass man schon von klein an ein Grundfundament für das spätere Fremdsprachenlernen baut? Frau Danziger, ist das nicht so? Ganz richtig. Die Kinder leben in einer multikulturellen Welt. Das heißt, sie werden schon von der Wiege an mit fremden, vor allem englischen Begriffen konfrontiert. Dass die deutsche Sprache dieselben Buchstaben hat, ist für die Kinder schon von Vorteil. Aber ich versichere Ihnen aus meiner Berufserfahrung, dass ein Kind auch andere Laute bilden kann, ohne dabei seine Sprache zu verwechseln. Warum muss das Kind denn in dem Alter schon darauf getrimmt werden? Haben es die Kinder nicht ohnehin schon schwer, wenn sie sich mit so vielen Schulfächern auseinandersetzen müssen? Das ist doch übertrieben. Außerdem, können alle Kinder so schnell Englisch lernen? Oh, Sie werden sich wundern, was ein Kind alles aufnehmen kann. Ja, aber seien Sie versichert, ein Kind lernt keine schwierigen Vokabeln. Das lernt man erst in der nächsten Klasse. Erst wird nur gesprochen. Außerdem ist das Angebot in einigen Schulen nur auf 3 Stunden begrenzt. Es wird sich nach bestimmten Testverfahren zeigen, ob es dann offiziell ins Schulprogramm aufgenommen wird oder nicht. Einige Kindergärten bieten bereits Englisch an. Da gibt es keine Beschwerden, weil der Kindergarten eine Vorbereitungsphase auf die Schule ist. Da Sie gerade von Vorbereitungsphase sprechen, es sind laut Angaben des Bildungsministeriums bestimmte Schulen darin involviert. Können sich die Eltern schon vor der Anmeldung erkundigen, ob die Schule, die ihr Kind besuchen wird, davon betroffen ist? Das können Sie bereits am Anfang bei der Einschreibung machen. Sie erfahren dann vom Schulleiter die Kursprogramme, die an der Schule laufen, und Sie informieren sich auch über den Schulplan bzw. das Curriculum. Sollten die Schulen so etwas anbieten, können Sie immer noch die Schule wechseln, falls Sie das zu viel finden. Die Schulen sollten sich darauf konzentrieren, die Muttersprache zu unterrichten und keine andere Sprache. Das wäre ja gelacht, wenn jeder auf die Idee kommt, etwas Neues einzuführen. Unsere Kinder sind doch keine Versuchstiere. Da sollte man sich etwas anderes einfallen lassen. Ist es auch eine Frage der Priorität? Naja, sicher auch. Aber sehen Sie doch selber, in welchem globalen Netz wir stecken. Früher oder später wird Englisch gelernt werden müssen. Ob eine Schule die englische Sprache nun anbietet, hat auch mit Priorität zu tun. aber ich muss Herrn Wausch leider darüber informieren, dass bestimmte Schulen in der Erziehung schon immer Pilotschulen waren und dank dieser Unterstützung konnte man Neues testen. Ich finde die Beschreibung Versuchstiere nicht passend. Frau Danzinger, sollten alle Schulen Englischunterricht anbieten? Ist es sinnvoll? Lernen die Kinder was daraus? Ja, es wäre von Vorteil. Die Kinder sind in der Lage, so viel aufzunehmen und es auch zu verarbeiten. Die Schüler bauen somit ein Sprachensystem auf, das ihnen später in der Sekundarstufe zugutekommt. Unsere Gesellschaft ist ja mittlerweile so international geworden, dass wir uns anpassen sollten. Außerdem werden die Kinder so oft mit der englischen Sprache konfrontiert, dass man es kaum für möglich hält, was sie schon können. Meine kleine Tochter geht in den Kindergarten und kann schon ein ganzes Lied von den Beatles auswendig. Ich lehne es ja grundsätzlich nicht ab, aber alles muss zu seiner Zeit kommen. Und da sollte sich der Staat nochmal Gedanken machen. Ich bin auf alle Fälle dagegen. Englisch muss man in einem anderen Alter lernen. Vielleicht hängt es ja auch von jedem Menschen selbst ab, wie man damit umgeht. Der eine möchte seine Kinder in eine multikulturelle Gesellschaft integrieren. Der andere will vielleicht erst feste Fundamente in der Muttersprache aufbauen. Die Diskussion wird immer Befürworter und Gegner haben. Ich stimme Ihnen zu. Unsere Sendezeit ist leider schon um. Ich bedanke mich für Ihren Beitrag und natürlich Ihre Zeit. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und verabschiede mich von Ihnen. Falls Sie noch Informationen zur Sendung haben wollen, können Sie diese im Internet auf der Seite www.aktuell.de finden.